Erster Hiob antwortete und sagte, Zweiter, ihr seid das Volk. Mit euch wird die Weisheit sterben. Dritter, ich bin auch klug wie ihr. Ich bin nicht schlechter als ihr. Jeder weiß das, Vierte. Meine Freunde machen sich über mich lustig. Ich bin ein guter und frommer Mensch. Gott hat früher auf mich gehört. Fünfter, wer sicher ist, verachtet Unglück. Er stößt Menschen, die unsicher sind. Sechster, Räuber leben sicher in ihren Zelten. Sie leben ohne Sorgen. Sie machen Gott zornig. Siebte, frage die Tiere. Sie werden dich lehren. Frage die Vögel am Himmel. Sie werden es dir sagen. Achte, frage die Tiere auf der Erde. Sie werden dich lehren. Frage die Fische im Meer. Sie werden es dir erzählen. Neunter, jeder weiß, Gott hat all das gemacht. Zehnter, er hält das Leben aller Tiere. Er hält den Geist jedes Menschen. Elfter, das Ohr prüft Worte. So wie der Mund Essen schmeckt. Zwölfter, alte Menschen haben Weisheit. Ein langes Leben gibt auch Einsicht. Dreizehnter, Gott hat Weisheit und Stärke. Er gibt guten Rat und Einsicht. Vierzehnter, wenn Gott etwas zerstört, baut niemand es wieder auf. Wenn er jemanden einsperrt, kommt er nicht frei. Fünfzehnter, wenn Gott Wasser stoppt, trocknet es aus. Wenn er es freilässt, wühlt es die Erde auf. Sechzehnter, Gott hat Macht und Stärke. Er kennt den, der irrt, und den, der verführt. Siebzehnter, er führt wichtige Berater weg. Er macht Richter dumm. Achtzehnter, er nimmt Königen ihre Macht. Er bindet ihnen einen Strick um. Neunzehnter, er führt Priester weg. Er stürzt alte und wichtige Leute. Zwanzigster, er nimmt klugen Leuten die Sprache. Er nimmt alten Menschen den Verstand. Einundzwanzigster, er macht wichtige Leute verachtet. Er nimmt mächtigen Leuten ihre Stärke. Zweiundzwanzigster, er zeigt Dinge, die im Dunkeln versteckt sind. Er bringt tiefes Dunkel ans Licht. Dreiundzwanzigster, er macht Völker groß. Dann zerstört er sie. Er breitet Völker aus. Dann lässt er sie wegführen. 24. Er nimmt den Anführern des Volkes den Verstand. Er lässt sie in der Wüste umherirren. 25. Sie tappen im dunklen Licht. Er lässt sie wie Betrunkene stolpern.